Wikipedia gehört inzwischen weltweit zu den ersten 20 der aufgerufenen Internetseiten, in Deutschland sogar zu den ersten 5. Das Lexikon zum Selbermachen, wie Wikipedia die Wissensgesellschaft verändert, von Gabor Pahl. Ich lerne Deutsch, aber es ist noch nicht genug. War er noch ein weithin unbekannter Internetunternehmer in Florida, dann hat er Wikipedia ins Leben gerufen und ist heute Präsident der Wikimedia Stiftung, die das Projekt trägt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel durch die Welt reisen würde, zu Kongressen und Wikipedia-Veranstaltungen. Und dass jetzt so viele Zeitschriften Fotos von mir abdrucken, das ist schon lustig. Wikipedia, eine Enzyklopädie, die sich jede Sekunde verändert. Ständig neue Artikel, ständig Verbesserungen an alten. Am 22. September, dem Tag des großen Transrapid-Unglücks auf der Teststrecke im Emsland, wurde der Wikipedia-Artikel über den Transrapid ständig aktualisiert. Der erste Eintrag erfolgte wenige Minuten, nachdem die ersten Pressemeldungen herauskamen. Um 11.38 Uhr hat ein anonymer Benutzer den Transrapid-Artikel um folgenden Satz ergänzt. Am 22. September 2006 kam es auf der Versuchsstrecke zu einem schweren Unfall. Im Lauf des weiteren Tages wurden 71 Änderungen am Artikel vorgenommen von verschiedenen Autoren. Das ist Wikipedia. Brockhaus dagegen ein Produkt mit ganz anderen Stärken, in jahrhundertelanger Kleinarbeit sorgfältigst erstellt und bearbeitet, mit dem Online-Internet-Lexikon am Bildschirm nicht zu vergleichen, meint Klaus Holoch, Sprecher bei Brockhaus in Mannheim. Wir haben eine Tradition von über 200 Jahren und so ein Produkt muss natürlich mit sehr, sehr viel Liebe, Herzblut und nach allen ästhetischen Gesichtspunkten gemacht werden. Also das muss den Kopf, den Bauch, die Hand, alles ansprechen. Also das muss gut riechen und am Ende muss natürlich auch der Inhalt stimmen. Aber diese 1,40 Meter im Regal müssen einfach auch toll aussehen. Wikipedia ist vom Umfang her größer als Brockhaus. Die englische Ausgabe enthält fast 1,5 Millionen Artikel, die deutsche knapp 500.000. Wikipedia ist auch mächtig. Schulbücher übernehmen inzwischen Artikel aus dem Internetlexikon. Selbst in wissenschaftlichen Arbeiten wird Wikipedia gelegentlich als Quelle angegeben. Und vor allem auch Journalisten greifen bei ihren Recherchen, weil es ja so schnell geht, auf Wikipedia zurück. Mit anderen Worten, die Inhalte finden sich in der täglichen Berichterstattung. Kürzlich, als es um den Nahosteinsatz der Bundeswehr ging, enthielt die Pressemappe der Bundesmarine eine Erläuterung der entsprechenden UNO-Resolution. Die Quelle: nicht etwa Informationen des Ministeriums, sondern Wikipedia. Ich finde das Projekt Wikipedia sehr spannend. Ich finde es toll, dass Leute sich um Wissen kümmern, dass Leute zusammen Wissen ins Internet einstellen. Nur man muss dabei immer bedenken, die Qualität innerhalb von Wikipedia, innerhalb der Artikel ist unterschiedlich. Da gibt es Weltklasseartikel, aber es gibt halt auch Kreisklasseartikel. Und wenn man sich bei einem Thema nicht richtig auskennt, dann weiß man nicht, bin ich gerade in der Weltklasse oder in der Kreisklasse. Und deshalb muss man da alles mit Vorsicht genießen. Erst wenn die 100% Qualität liefern, was bei diesem System aber niemals der Fall sein kann, dann könnte man sagen, das ist eine Enzyklopädie. So muss ich leider sagen, das ist keine Enzyklopädie. Ob man Wikipedia als Enzyklopädie bezeichnen kann oder nicht, darüber gehen die Meinungen auseinander. Doch was Brockhaus-Sprecher Holoch kritisiert, wird kein ernstzunehmender Wikipedianer bestreiten. Die Qualität von Wikipedia ist nicht verlässlich. Wo jeder mitschreiben kann, kann auch jeder Blödsinn schreiben. Zigtausend Deutsche haben schon mal einen Wikipedia-Artikel verändert. Etwa 300 Benutzer gehören zum harten Kern derjenigen, die regelmäßig mitschreiben. Außer elementaren Computerkenntnissen ist keine besondere Qualifikation erforderlich. Bei den meisten Benutzern weiß man nicht, wer sie sind. Schließlich schreiben die meisten unter einem Pseudonym. Athenaios. Schwalbe. Krödel. Nicht ich. Osterritter. Jesusfreund. Gratisaktie. Und so steht in Wikipedia viel Falsches. Sei es aus Versehen, mangels besseren Wissens oder absichtlich. Immer wieder machen Fälle Schlagzeilen wie der von Siemens-Chef Klaus Kleinfeld. Auch über ihn gibt es einen Artikel in Wikipedia und dieser Artikel wurde nachweislich von Siemens-Mitarbeitern bearbeitet und zwar im Sinne und zugunsten von Siemens und seines Vorstandsvorsitzenden. Auch diverse Politiker haben sich in Wikipedia schon schön schreiben lassen. Es gibt bereits PR-Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, gegen Geld professionell geschriebene und entsprechend gefällige Wikipedia-Artikel zu erstellen. Und schließlich tummeln sich in Wikipedia noch etliche Ideologen und Fanatiker, die das Online-Lexikon dazu nutzen, um ihre Privatmeinungen und Verschwörungstheorien der Welt als enzyklopädische Wahrheit zu verkaufen. Und deshalb stört mich auch immer, wenn die dort von einer Enzyklopädie reden, weil eine Enzyklopädie ist für mein Verständnis sowas, wo letztlich die Dinge ausgewogen sind, wo letztlich die Fakten mehrfach geprüft sind und wo man sich halt drauf verlassen kann. Wikipedia ist sehr spannend, aber es wird in Schulen eingesetzt. Es wird manchmal im Unterricht eingesetzt, als ob das die Weisheit ist. Und das ist sie halt nicht. Und das halte ich für gefährlich. Den Warnungen des Brockhaus-Sprechers würde auch Jakob Voss nicht widersprechen, obwohl er nicht nur begeisterter Wikipedianer ist, sondern auch dem Vorstand der Deutschen Wikimedia Stiftung angehört. Dass gerade in geisteswissenschaftlichen Fachartikeln Informationen aus Wikipedia als Literaturquelle angegeben werden, gefällt auch ihm nicht. Man kann nicht einfach Wikipedia zitieren als Quelle, wenn man irgendeine Aussage belegen möchte. Höchstens, wenn man das heranziehen möchte, um zu sagen, dieser Begriff wird in Wikipedia so definiert und jetzt setze ich mal da andere wissenschaftliche Definitionen dagegen und vergleiche das. Aber einfach nur so als Quelle, um etwas zu belegen, das würde ich nicht wissenschaftlich nennen. Doch gemessen daran, dass jeder ohne zu fragen an Wikipedia mitarbeiten kann, ist die Qualität dann doch erstaunlich gut. Vor einem Jahr hat das Wissenschaftsmagazin Nature Artikel aus Wikipedia mit Artikeln aus der Encyclopaedia Britannica verglichen. Die Artikel wurden Fachwissenschaftlern vorgelegt und zwar im Blindtest. Das heißt, die Experten wussten nicht, woher der jeweilige Artikel stammt. Das Ergebnis, fachliche Fehler, fanden sich grundsätzlich in beiden Nachschlagewerken. Im Durchschnitt waren es in Wikipedia etwas mehr, aber nicht wesentlich mehr. Die Fehlerrate lag etwa 20% höher. Wikipedia-Gründer Jimmy Wales freut sich darüber, sieht es aber realistisch. Das ist schon gut, aber kein Anlass, uns zurückzulehnen. Auch deshalb, weil die Artikel, die da verglichen wurden, vor allem Artikel aus Naturwissenschaft und Technik waren, wo Wikipedia traditionell besonders stark ist. Insofern fiel der Vergleich auch zu unseren Gunsten aus. In Geisteswissenschaften und Literatur sind wir noch nicht so gut. Und das mag auch daran liegen, dass Experten aus diesen Bereichen sich naturgemäß schwerer tun, an einem Internetprojekt mitzuarbeiten. Mir fällt aber auch auf, dass in der deutschen Wikipedia mehr Wert auf Qualität gelegt wird als in der englischsprachigen. There is a somewhat higher focus on the questions of quality, just subtle cultural differences, I think. Ähnliche Beobachtungen hat Martin Hase gemacht. Der Sprachwissenschaftler aus Erlangen ist ebenfalls regelmäßiger Mitarbeiter bei Wikipedia und hat außerdem das Internetlexikon selbst zum Untersuchungsgegenstand auserkoren. Ihn interessieren vor allem Vergleiche zwischen den mittlerweile über 100 verschiedensprachigen Ausgaben. Systematische Forschungen habe er diesbezüglich zwar noch nicht angestellt, sagt Hase, dennoch hat er bereits ein paar Stärken und Schwächen der jeweiligen Ausgaben festgestellt. Im Bereich Informatik halte ich die englische Wikipedia für unschlagbar. Also wenn man da irgendwas haben will, besonders Technik im Umfeld des Computers, da ist die englische Wikipedia wirklich, also die deutschen, deutlich überlegen. Auch im Bereich Kino, würde ich sagen, ist die englische vielleicht nicht wirklich sehr gut, aber sie ist besser als die deutsche. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Bereiche, die in der deutschen einfach gründlicher bearbeitet sind. Gerade so Sachen wie Überblicksartikel, wie Literatur oder auch der gesamte Bereich Philosophie. Da denke ich, hat die deutsche Wikipedia ganz entscheidende Stärken. Auch bei älterer Literatur, Mittelalter, Geschichte halte ich die deutsche Wikipedia für deutlich besser als die englische. Über Qualität wird in Wikipedia heftig debattiert. Zu jedem Artikel gibt es eine dazugehörige Diskussionsseite, auf der um einzelne Formulierungen und umstrittene Passagen hart gerungen wird. Dabei sind alle per Du. Der Umgang ist deshalb aber nicht freundlicher, nur direkter. Die zu über 80% männlichen Benutzer schenken sich oft nichts. Ein Beispiel liefert die Diskussionsseite zum Artikel Impfung. Ein Thema, bei dem zwangsläufig die Meinungen aufeinanderprallen, wie die korrekte Darstellung des Themas auszusehen hat. Entschuldigung, aber dieses Argument ist haarsträubender Blödsinn. Es ignoriert die auf der Hand liegenden Zusammenhänge zwischen Impfung und Rückgang von Infektionskrankheiten. Ich denke, die Leute merken an diesem Hurra, wir retten die Welt mit Impfungen, Propagandaartikel sofort, dass hier eine Industrie die Wikipedia gekapert hat und sie kritische Informationen lieber woanders im Internet nachschauen. Wenn du ein schönes Beispiel willst, kannst du dir gerne mal den Rückgang von Wildtiertollwut durch die Ausbringung von Schluckimpfungsködern anschauen. aber auch bei anderen eher akademischen Artikeln fliegen die Fetzen, zum Beispiel beim Thema Atlantis. Der Artikel in der jetzigen Form ist bei genauerer Betrachtung eine Schande für die Wikipedia. Du solltest dich an die eigene Nase fassen und dir überlegen, mit welchem Recht du hier ewig lange die Aufnahme einer These gefordert hast, die nachweislich von falschen Tatsachen ausgeht. Deine Nase muss vom selber dran fassen ja schon ganz wundgescheuert sein. Ich empfehle Nivea-Creme. Solche Diskussionen können quälend sein, vor allem dann, wenn es persönlich wird. Zwar mangelt es in Wikipedia nicht an Regeln und Hinweisen, auch gibt es immer die Möglichkeit, einen sogenannten Administrator herbeizurufen, um die Diskussionen zu versachlichen oder einen Querulanten zur Ordnung zu rufen. Administratoren haben gegenüber den normalen Benutzern ein paar zusätzliche Befugnisse. Sie können einzelne Artikel für weitere Bearbeitungen sperren, sie können aber auch einzelne Benutzer ausschließen, die durch Vandalismus auffallen. Doch auch bei diesen Administratoren handelt es sich um ehrenamtliche Mitarbeiter. Und es gibt nicht wenige, die jahrelang überzeugt und begeistert an Wikipedia mitgearbeitet haben und dann doch eines Tages entnervt das Handtuch schmeißen. Erst wenn der letzte Fachmann vergrault, der letzte Wissenschaftler abgeschreckt, der letzte wertvolle Textbeitrag im Sumpf des Mittelmäßigen untergegangen ist, werdet ihr feststellen, dass man ein Sammelsurium von Unterhaltungsangeboten nicht als Lexikon verwenden kann. Ja, ich gebe zu, dass auch ich lange Zeit der Lüge aufgesessen bin, hier solle angeblich eine Enzyklopädie entstehen. Es ist das umfangreichste Projekt zur Verschwendung von wertvoller Lebenszeit seit Menschengedenken. Ich bereue jede einzelne Minute, die ich in diese weltgrößte Maschinerie zur Vernichtung geistiger Arbeit gesteckt habe. Problem erkannt, es gibt Schwächen bei Wikipedia. Aber es gibt auch Ansätze, sie in den Griff zu bekommen. Der erste Weg lautet Qualitätssicherung. So kam eine Schweizer Untersuchung zum Ergebnis, diejenigen Artikel, an denen viele Autoren mitgewirkt, mitdiskutiert und mitkorrigiert haben, sind im Schnitt deutlich besser als solche Artikel, die von Einzelnen verfasst wurden und die sich oft durch eher einseitige Darstellungen auszeichnen oder allein schon durch sprachliche Unzulänglichkeiten. In Wikipedia gilt somit die Devise, nicht zu viele, sondern zu wenige Köche verderben den Brei. Daraus wiederum folgt die Faustregel, Artikel zu Themen von hohem öffentlichem Interesse sind im Schnitt besser als Artikel zu irgendwelchen exotischen Dingen. Denn je relevanter ein Begriff ist, desto mehr Autoren fühlen sich aufgefordert mitzuschreiben, desto mehr wird diskutiert. Das ist zwar aufreibend, aber am Ende steht in der Regel ein ausgewogener Artikel, der von der Benutzergemeinde das Prädikat lesenswert oder gar exzellent zugewiesen bekommt. Der Artikel über Impfungen trägt inzwischen das Prädikat exzellent, ebenso wie der Artikel über den Transrapid oder über Atlantis. Die Zahl dieser exzellenten Artikel wächst täglich und es gibt Bestrebungen, dass solche Artikel in Wikipedia stabil werden sollen. Das heißt, dass sie sich nicht mehr so leicht von jedem x-beliebigen Benutzer ändern lassen. Das ist ein Weg zur Qualitätsverbesserung, die hochwertigen Artikel gezielt vermehren und dann wirklich sichern. Der zweite Weg setzt tiefer an. Wenn eine gute Enzyklopädie entstehen soll, braucht sie gute und kluge Autoren. Das bedeutet, wenn man etwas bearbeitet, kann man kommentieren, was man getan hat. Und sagt somit Göttingen im Juni 2006, die weltweit erste Wikipedia-Akademie. Ein Versuch, mehr Akademiker und echte Experten als Autoren zu gewinnen. Wenn Schwierigkeiten und Missverständnisse auftauchen, kann man im Prinzip da eine Deeskalation versuchen. Wenn das überhaupt nicht funktioniert. In Göttingen diskutierten Wissenschaftler, wie Wikipedia für sie interessanter werden kann, und ihnen wurden Schnellkurse in Wikipedia angeboten. Ja, also ich versuche jetzt mal überhaupt ins Wikipedia reinzukommen. Ich habe noch nie was veröffentlicht, natürlich nachgeschlagen schon einiges. Also jetzt habe ich einfach mal Milch aufgerufen. Mich interessiert die Frage, woran liegt es, dass Milch, also nicht pasteurisierte Milch, vor einem Gewitter schneller sauer wird als ohne Gewitter? Dieter Buss ist pensionierter Chemiker. Auch er lässt sich in Göttingen in die Grundlagen von Wikipedia einweisen. Er will seinen Ruhestand dazu nutzen, sein Wissen in Wikipedia einzubringen. Ich will selber Artikel schreiben, und zwar eines über Eigenschaften von Wasser, also grenzflächennahem Wasser zum Beispiel. Und ein zweiter Bereich, über den ich schreiben werde, ist Feinstaub, und zwar die Gefahr der Nanopartikel. Schnell erfahren die Wissenschaftler auf der Wikipedia Academy, dass das Erstellen und Bearbeiten von Artikeln kein Hexenwerk ist. Und im Wikipedia-Workshop bekommen Sie auch gezeigt, was in Wikipedia alles möglich ist. Dann kommen wir zu dem Artikel Drei Chinesen mit dem Kontrabass. Der ist geschrieben von einem Berliner Jazzmusiker. Also der Mensch, der ist in der Musikszene, der ist studierter Musiker. Und der hat über diverseste Quellen einfach enormes an Wissen zusammengetragen zu diesem einen kleinen Kinderlied. Der hat beispielsweise herausgefunden, dass in der Schweiz die Melodie, von der, die in Deutschland üblich ist, komplett abweicht, eine komplett andere Melodie ist. Er hat Quellen gefunden zu einem Roman, einem autobiografischen Roman von einem Chinesen in der Zwischenkriegszeit in Deutschland, der dieses Lied quasi in seiner Autobiografie verarbeitet und dort eine Beschreibung dazu. Das heißt, er hat so viele Quellen zusammengesucht. Er selbst hat die Melodie eingespielt. Also ist es auch ein Tonbeispiel drin mit den beiden Melodien. Der in Deutschland und in der Schweiz üblichen Melodie. Das heißt, auch zu so einem scheinbar trivialen Lemma kann man eine ganze Menge finden und auch ausarbeiten. Auch der Sprachwissenschaftler Martin Haase hat in Göttingen einen Wikipedia-Workshop für Wissenschaftler angeboten. Nicht zuletzt, um zu erfahren, was die Wissenschaftler abhält, am Internetlexikon mitzuarbeiten. Naja, also ich denke, dass das Problem ist, dass es für Wissenschaftler ungewohnt ist. Also normalerweise publiziert der Wissenschaftler einen Artikel oder ein Buch, da steht der Name drauf und das ist eben seine Arbeit. Und das ist natürlich bei der Wikipedia so nicht, weil das ja ein kollektives Schaffen ist. Also das ist ein wichtiger Unterschied. Und der andere Aspekt ist natürlich auch, worum es geht. Man darf halt nicht vergessen, bei der Wikipedia geht es ja um Verbreitung von Wissen, also auch Popularisierung oder man kann vielleicht ganz überspitzt sagen, so eine Art Vulgarisierung von Wissen. Und das ist natürlich nicht die Hauptaufgabe von Wissenschaftlern, ne? Im Gespräch mit Forscherkollegen hat Martin Haase festgestellt, dass viele schon Lust hätten, in Wikipedia mitzumachen, wenn andere Fachkollegen sich ebenfalls beteiligen würden, sodass man sich austauschen und im Kampf gegen falsche Informationen und notorische Besserwisser gemeinsam vorgehen könne. Denn was auf viele Wissenschaftler auch abschreckend wirkt, sind gerade die zähen Auseinandersetzungen. Ich denke, es müsste sich vielleicht auch so ein bisschen was bei der Diskussionskultur in der Wikipedia ändern. Da gibt es in vielen Bereichen auch so ein bisschen so ein Mangel an Selbstdisziplin. Man diskutiert halt sehr schnell, emotional. Und da, denke ich, sollten die Leute auch ein bisschen mehr Abstand haben, damit man eben auch mit einem kühleren Kopf an die Sache rangehen kann. Er sei Wissenschaftler geworden, sagt Martin Haase, weil es ihm Spaß mache, Wissen zu vermitteln, auch für die Allgemeinheit. Aber das gelte eben nicht für alle Wissenschaftler. Er freue sich auch, wenn er an einem Wikipedia-Artikel schreibt und sofort Rückmeldungen, auch kritische, von anderen Benutzern bekommt. Also man macht da was und es sind sofort Leute, die reagieren und die das, was man gemacht hat, haben sofort bearbeiten und diskutieren. Und das hat man sonst nicht. Wenn man sonst wissenschaftliche Artikel schreibt, dann dauert das Monate, bis dann mal die erste Reaktion kommt. Und hier ist so eine gewisse Unmittelbarkeit, die ich eigentlich sehr schätze. Vor allem kann man sich in Wikipedia, anders als oft in den engen akademischen Zirkeln, seine Gesprächspartner nicht aussuchen. Genau das sei aber die große Chance, meint Wikipedia-Gründer Jimmy Wales. In Wikipedia kommen Leute zusammen, die sonst gar nicht miteinander reden würden. The very thoughtful and intellectual Catholic priest and the very thoughtful and intellectual. Da trifft der kluge katholische Priester und Abtreibungsgegner auf den ebenso klugen Liberalen auf der anderen Seite des Meinungsspektrums. Und es zeigt sich, dass sie mehr miteinander gemein haben als etwa Leute, die vielleicht eine klare Position haben, aber nicht so viel darüber nachgedacht haben. Solche Leute sind dann sehr emotional und scheuen sich auch, sich mit der Gegenseite überhaupt auseinanderzusetzen. Vielleicht aus Angst, dass sie ja ihre Meinung nochmal überdenken müssten. So geht es auch Wissenschaftlern, die sich in die Welt der Wikipedia begeben. Sie treten zwangsläufig in die Auseinandersetzung mit Leuten jenseits der eigenen Fachdisziplin und jenseits der Kreise, in denen sie sich sonst bewegen. Das kann durchaus passieren, das kommt ja in Wikipedia auch immer wieder vor, dass jetzt sozusagen unterschiedliche Schulen auch aufeinander stoßen und dass jetzt einfach auch die Tatsache, dass so etwas in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, zu einem sehr viel intensiveren Gedankenaustausch oder vielleicht auch Streit führt, der sonst vielleicht nie ausgetragen worden wäre oder jedenfalls im stillen Kämmerlein ausgetragen worden wäre. Und insofern kann man sagen, dass letzten Endes diese bessere Kommunikation, die sich in diesem Wikipedia dann ja auch in den einzelnen Artikeln deutlich macht, dass diese bessere Kommunikation auch halt zu einer Beschleunigung wissenschaftlichen Fortschritts in gewisser Weise, wissenschaftlicher Diskussion führt. Und auf der anderen Seite ist eben das Großartige, dass jeder daran teilnehmen kann. der berühmte Elfenbeinturm, in dem die Wissenschaft sich befindet, der wird verlassen, der wird geöffnet. Und derjenige, der jetzt von außen sich das ansieht, der kann dann auch so eine Diskussion mitverfolgen. Und also von daher gesehen entstehen wirklich spannende Dinge, die die Wissenschaft durchaus verändern. Das sagt Elmar Mittler. Er ist Leiter der Universitätsbibliothek in Göttingen und war in dieser Funktion Gastgeber der ersten Wikipedia Academy. Warum ausgerechnet eine wissenschaftliche Bibliothek Wikipedia unterstützt? Die Frage wundert Mittler. Wir sind eine Einrichtung, die dafür da ist, dass man freien Zugang zum Wissen hat. Und wir unterstützen Aktivitäten, die ebenfalls dafür sorgen, dass der freie Zugang zum Wissen verbessert wird. Der Erfolg der offenen Wikipedia hat dazu geführt, dass auch traditionelle Enzyklopädien wie Brockhaus das Phänomen Wikipedia nicht länger ignorieren können. Sie haben deshalb längst eigene Online-Angebote entwickelt, so Brockhaus-Sprecher Klaus Holoch. Also wir beobachten natürlich das Medienverhalten der Menschen insgesamt und da nimmt das Internet eine immer größere Rolle ein und darauf müssen wir reagieren. Deshalb haben wir ja die neue Brockhaus-Enzyklopädie auch so angeboten, dass wer das Buch oder die 30 Bücher kauft, automatisch einen kostenlosen Online-Zugang hat, wo diese ganze Substanz auch drin ist. Dann gibt es auch noch eine digitale Ausprägung, weil wir müssen ja dieser neuen Welt auch Rechnung tragen, dass Menschen vielleicht auch keine 1,40 Meter Platz mehr im Regal haben, sondern gerne das auf einem USB-Stick haben möchten. Deshalb haben wir die ganze Substanz auf einem 80 Gramm schweren Stick und damit können sie rund um die Welt reisen und können dann, wenn sie gerade in Hongkong sind, können sie die Geschichte von Hongkong auf ihrem Stick verfolgen. Ja, die Artikel kosten Geld, aber dafür, so Holoch, könne man sich darauf verlassen, dass sie aus der Feder von Experten stammen. Und noch in einem weiteren Punkt sind kommerzielle Enzyklopädien der frei zugänglichen Wikipedia deutlich überlegen, sagt Elmar Mittler. Wikipedia hat zum Beispiel ein Problem bei Bildern. Open Access bei Bildern, das ist sehr, sehr schwer zu erreichen. Verlagsangebote sind in dieser Hinsicht, man muss dafür bezahlen, qualitativ besser. Das muss man einfach zugeben. Neben Brockhaus gibt es als weiteren Klassiker Meyers Lexikon. Meyers gehört zwar ebenfalls zum Hause Brockhaus, hat aber gegenüber der traditionellen Brockhaus-Enzyklopädie einen anderen Weg gewählt. Meyers Lexikon gibt es jetzt auch als kostenlose Online-Ausgabe. Dafür muss der Nutzer allerdings Werbeanzeigen von Google am Bildschirmrand in Kauf nehmen. Wikipedia ist werbefrei. Macht Wikipedia also der klassischen Enzyklopädie wirklich Konkurrenz? Konkurrenz, ja, sagt Elmar Mittler, aber eine, die das Geschäft eher belebt als bedroht. Das bestätigt auch Klaus Holoch. Brockhaus leide keineswegs unter dem Wettbewerb mit Wikipedia. Vielmehr könne gerade auch das Internetlexikon Appetit machen auf eine hochwertige, gebundene Ausgabe. Also nehmen wir gerade mal das Beispiel der Encyclopaedia Britannica. Die gab es vor ein paar Jahren nur noch online, weil die gesagt haben, die Zukunft ist online. Und schwuppsdiwupps, jetzt haben sie wieder eine Print-Edition rausgebracht, weil sie sagen, dieses Flaggschiff braucht man und das wollen die Menschen auch. Also die sind wieder zurückgekommen. Wir hatten es gar nie aufgegeben, weil wir eigentlich immer an unser Flaggschiff geglaubt haben. Und so wie der Markterfolg jetzt dieser 21. Auflage aussieht, wissen wir auch, dass wir recht haben. Ob klassische Enzyklopädien eines Tages durch Wikipedia überflüssig werden oder nicht, das bereitet Wikipedia-Gründer Jimmy Wales kein Kopfzerbrechen. Er verdient mit Wikipedia kein Geld. Er betreibt es ehrenamtlich. Er hat mit seinen früheren Finanzgeschäften in Chicago so viel verdient, dass er, wie er sagt, seine Familie für den Rest seines Lebens ernähren könne. Warum Wikipedia? Jimmy Wales gibt zwei Antworten. Zum einen eine biografische. Er sei, was Enzyklopädien angeht, durch seine Kindheit stark geprägt. I went to an unusual small private school. There were four children in my grade level. Ich ging auf eine kleine Privatschule. Wir waren vier Kinder in meinem Jahrgang und es wurden jeweils vier Jahrgänge zusammen in einem Raum unterrichtet. Uns wurde viel Zeit zur Selbstbeschäftigung gegeben, zu erkunden, worauf wir gerade Lust hatten. Am Ende las ich viel in Enzyklopädien und ließ mich dabei mehr oder weniger treiben. Von einem Thema zum anderen, so wie in Wikipedia, wo man über Links von einem Artikel zum anderen kommt und sich am Ende vielleicht dabei ertappt, wie man bei irgendeinem englischen Adligen aus dem 14. Jahrhundert landet. Ich muss aber auch sagen, wenn ich diesen Bezug zu meiner Kindheit herstelle, dann auch deshalb, weil Leute mich immer danach fragen. Oh, well, actually, now that I think about it, probably this had some influence. Die zweite Antwort, die man von Jimmy Wales erhält, wenn man ihn nach seinen Motiven fragt, hat weniger mit dem Woher als vielmehr mit dem Wohin zu tun. Freier Zugang zu Wissen, nicht nur für uns, die wir mittendrin in der modernen Wissensgesellschaft mit Informationen überfüttert werden, sondern überall auf der Welt. Das sei sein Fernziel. Jimmy Wales denkt vor allem an Menschen in armen Ländern oder in solchen Staaten, wo freier Zugang zum Wissen keine Selbstverständlichkeit ist. As we have the really large projects in English and German. Für mich ist wichtig, so wie wir heute ausgebaute Projekte auf Deutsch und Englisch haben, dass wir irgendwann vergleichbare Projekte auf Arabisch, Hindi, Bengali oder sonstigen Sprachen haben. Jimmy Wales möchte mit seinem Internetlexikon auch einen Beitrag leisten, um die Bildungschancen etwa von Kindern in Afrika zu verbessern, sodass sie nicht ausschließlich auf teure Schulbücher angewiesen sind. It is used now, but not as much as we would like. Diesen Anspruch erfüllen wir noch nicht in dem Maß, wie wir es gerne hätten. Ich weiß von Schulen in Südafrika, die lokale Kopien von Wikipedia nutzen, weil die Internetverbindung dort noch verhältnismäßig langsam und auch teuer sind. Aber es gibt Interesse. Neulich hatte ich Gespräche mit einem Südafrikaner, der eine freie Universität aufbaut. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir zusammenarbeiten können. Das ist ja auch mit eine Motivation all derjenigen, die an Wikipedia mitarbeiten, etwas für die Bildung zu tun. Nicht nur in Deutschland oder den USA, sondern auch in Afrika. Und deshalb sind wir im Moment noch dabei herauszufinden, wie wir Wikipedia für diesen Zweck, Bildung in Afrika, noch nützlicher machen können. Okay, what do they really need there? And so we can make our work, you know, actually of practical value. So wie der Umfang von Wikipedia in den letzten 5 Jahren exponentiell gewachsen ist, so hat auch die Zahl der freiwilligen Mitarbeiter enorm zugenommen. Auch die Kosten gehen in die Höhe, weil immer mehr Menschen auf der Welt auf immer mehr Inhalte in Wikipedia zugreifen, sind immer mehr und immer größere Server notwendig, damit die Kanäle nicht verstopfen. Wikipedia wird auch professioneller und die Inhalte wachsen weiter. Es gibt in der deutschen Wikipedia kaum einen Begriff, kaum einen prominenten Namen, kaum eine Insel, zu der nichts drinsteht. Und wenn all diese Artikel irgendwann auch mal auf ein durchgängig gutes Niveau gebracht sind, was dann? When we're done, Sie meinen, wenn wir fertig sind? I'm not sure that we'll ever be done, you know, cataloging human knowledge. Ich glaube, wir werden nie wirklich fertig sein, das Wissen der Menschheit zusammenzutragen. Es passiert ja auch immer Neues. Insofern gibt es auch neues Wissen. Wir diskutieren unter den Nutzern schon darüber, wie viele Artikel Wikipedia verträgt. Niemand weiß es. No one knows the answers. In SWR 2 Wissen hörten Sie einen Beitrag von Gabor Pahl, das Lexikon zum Selbermachen, wie die Internet-Enzyklopädie Wikipedia die Wissensgesellschaft verändert. Das Manuskript wie immer auf unseren Internetseiten unter www.swr2.de/wissen.